Deutschlandfunk Kultur Lesart. Genau 100 Jahre ist es her, dass es in Bayern eine Dichterrepublik gab. Vordenker und Kopf der Bayerischen Räterepublik, die vom 7. bis zum 13. April versuchte, eine freie Gesellschaft zu etablieren, war der Schriftsteller Erich Mühsam, der nach 2 Wochen von Putschisten verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurde. Texte aus dieser Zeit hat der Schriftsteller und Publizist Markus Liske in seinem neuen Buch 6 Tage im April gesammelt, kollagiert und eingeordnet. Markus Liske begeistert sich schon lange für den anarchistischen Dichter Mühsam. Gemeinsam mit Manja Präkels hat er schon mehrere Mühsam-Festivals in Berlin organisiert. Die beiden haben ein Buch über Mühsam geschrieben und auch zusammen literarisch-musikalische Bühnenshows gestaltet mit der Band Der Singende Tresen. Jetzt bin ich mit Markus Liske in München verbunden. Hallo Herr Liske, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, hallo. Woher kommt denn bei Ihnen diese riesige Begeisterung für Erich Mühsam? Was fasziniert Sie so an dem Berliner Dichter und seinem Wirken in Bayern? Ach, das ging bei mir schon ganz früh los. Das war tatsächlich so, ich würde mal sagen, mit 16, 17, ein ganz wesentlicher Teil meiner eigenen Politisierung, wie man so sagt. Da habe ich nämlich dieses Heftchen von ihm, also sein letztes Werk, die Befreiung der Gesellschaft vom Staat, in die Finger bekommen. Und darin schildert er eigentlich die Idee der Räterepublik. Also zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, war die Räterepublik, die historische Räterepublik, ja schon längst beendet. Aber er schildert darin nochmal die Idee einer Gesellschaft, in der alle politischen Entscheidungen von unten nach oben verlaufen. Es also sozusagen keine Repräsentation gibt, keine Vertreter gibt, die in Parlamenten sitzen. Und das fand ich als Jugendlicher schon unglaublich faszinierend. Hab mich dann auch viel mit dem Dichter beschäftigt. Ja, und dann standen andere Dinge dann wieder im Vordergrund. Und dann erst wieder 2001, da habe ich dann über das Erich Mühsam Festival, das erste in Berlin, habe ich meine Frau Manja Präkels kennengelernt, die das damals organisierte und die einen ganz anderen Zugang nochmal zu Mühsam hatte als ich. Und darüber haben wir uns dann sehr schnell gefunden. Ja. Wir können uns ja mal anhören, wie er klingt, denn man hört sofort, da ist wirklich ein Dichter am Werk. Hier mal ein Ausschnitt aus der CD, die Sie zusammengestellt haben. Mein Putsch gegen die Münchner Zeitungen. Ich muss wohl so sagen, mein Putsch. Denn die sittliche Entrüstung aller guten Bürger über den unerhörten Angriff auf die Lügenfreiheit der Presse hat sich meine bescheidene Person als Objekt zum Anspucken ausgesucht. Und die aus ihrer selbstzufriedenen Besitzgemächlichkeit aufgeschreckten öffentlichen Meinungsformer selbst haben ihre Schreibkulis beauftragt, mich vor ihren Opfern als Oberbolschewisten und anarchistischen Mordbrenner aufzufrisieren. Also rebellisch und sprachgewaltig, der Erich Mühsam. War das gerade typisch, Erich Mühsam, Herr Liske? Ja, das ist sehr typisch. Er war ein großartiger Polemiker, scharfzüngig in seinen Essays. Es macht bis heute unglaublichen Spaß, das zu lesen, auch wegen der Wortspiele und eben dieser sehr modernen Sprache. Das war ja damals so eine Art Stunde Null, was da passiert ist. Und die Künstler, die wollten sie nutzen, um die Menschheit sozusagen mittels Dichtung und Literatur zu befreien. Wie haben Sie sich denn das konkret vorgestellt? Naja, was heißt, also ich stelle es mal in Zweifel, nicht die Künstler oder Dichter wollten die Welt befreien, sondern man darf nicht vergessen, und deswegen mag ich auch den Begriff Dichterrepublik nicht, man darf nicht vergessen, dass Leute wie Kurt Eisner, Erich Mühsam, Gustav Landauer ja eben nicht nur Dichter oder Literaten waren, sondern schon sehr, sehr lange politische Arbeit gemacht haben. Das beginnt also lange vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat Gustav Landauer den Sozialistischen Bund gegründet, dem Erich Mühsam dann beitrat. Erich Mühsam hat dann eine eigene Ortsgruppe für diesen Bund in München gegründet, wo er versucht hat, bei reichlich Freibier Kleinkriminelle und Huren zum Anarchismus zu bekehren. Und das muss sehr, sehr witzig gewesen sein. Die Brüder Thomas und Heinrich Mann waren auch öfter dann zu Gast in diesem Kreis. Und das heißt also, da wurde ganz konkrete politische Arbeit geleistet. Und das hat sich nochmal intensiviert, so ab 1916, als den Ersten, zu denen auch Mühsam gehörte, klar war, der Krieg geht verloren. Und klar war, es wird danach sozusagen eine Stunde Null geben. Und dann hat sich eben die Frage gestellt, okay, was machen wir damit? Und mühsam war, eben bereit, diese Stunde Null zu nutzen und zu sagen, okay, wir stellen Gesellschaft komplett auf neue Füße. Kurt Eisner wäre zum Beispiel nicht ganz so weit gegangen, aber der wurde dann ja ermordet und wie mühsam etwas suffisant kommentiert, machte damit den Weg frei für die Räterepublik. Können Sie uns auch mal erzählen, was da so konkret verwirklicht wurde? Also ich weiß zum Beispiel, dass Gustav Landauer zum Beauftragten für Volksaufklärung wurde, also für Bildung zuständig war und gleich mal den Rohrstock und die Hausaufgaben abgeschafft hat. Das ist ja durchaus sinnvoll. Was haben denn die Dichter noch so umgesetzt, wo man sich denkt, ja, eigentlich gut? Ja, das Problem ist, dass die eigentliche Räterepublik, und deswegen heißt mein Buch ja auch 6 Tage im April, die eigentliche Räterepublik dauerte ja nur 6 Tage. Die begann am frühen Morgen des 7. April und endete am 13. April mit der Verhaftung von Erich Mühsam. Danach hat dann die KPD übernommen. Und in dieser Zeit konnte man natürlich nicht allzu viel umsetzen. Aber was sie versucht haben, war beispielsweise eine Sozialisierung der Wirtschaft, wobei eben durchaus kleineres Privateigentum geschützt blieb, also beispielsweise Bauern, die eben ein nicht allzu großes Grundstück hatten, die sollten das auch nicht weggenommen bekommen und so weiter. Und ja, eben, Sie sprachen schon an, Gustav Landauer mit seinem Schulkonzept, was aus heutiger Perspektive einfach nur wahnsinnig modern wirkt, damals halt revolutionär war. Ne? Heutzutage leben wir alle in diesem Schulkonzept, was er damals im Prinzip entworfen hat. Ne? Also mit mehr Eigenverantwortung für den Schüler, Förderung von Kreativität und so weiter. Aber ja, wie gesagt, viel mehr war in den 6 Tagen dann auch nicht wirklich möglich. Das letzte Kapitel in Ihrem Buch ist überschrieben mit Testament der Freiheit. Was war denn genau die Vision von Erich Mühsam, die vielleicht auch heute für uns noch interessant sein kann? Naja, er hatte ja zum Beispiel ein Problem mit dem Marxismus. Es gibt einen wunderbaren Artikel von ihm, den er überschrieben hat mit Bismarxismus, wo in dem Wort schon alles steckt, was er dem Marxismus vorwirft, nämlich die Obrigkeitshörigkeit, die Bürokratie und so weiter. Er strebte eine linke Gesellschaft an, die eben nicht durch eine Parteidiktatur oder eben Bürokratie gesteuert wurde, sondern man würde heute sagen, radikaldemokratisch gewesen wäre. Das heißt also, jeder Mensch ist als Individuum frei, erlebt diese Freiheit aber durch die Gleichheit mit den anderen, und eben Freiheit und Gleichheit wird nicht gegeneinander aufgewogen, sondern es ist beides gleichermaßen da. Und das ist ja das, was wir dann in sozialistischen Systemen im 20. Jahrhundert eben nicht hatten. Ne? Also wo zwar eine gewisse Gleichheit realisiert wurde, aber eben keine Freiheit des Individuums oder da zumindest radikale Einschränkungen passierten. Und das hätte Mühsam überhaupt nicht geschätzt. Jetzt hat er ja, anders als zum Beispiel Kurt Eisner oder Gustav Landauer, das Ende der Bayerischen Räterepublik überlebt. Wie ging er denn mit dem Scheitern um? Naja, also die Räterepublik blieb sein Lebensthema, kann man sagen. Also er hat ja von allen, die eben die Räterepublik überlebt haben, von den führenden Köpfen, hat er die höchste Haftstrafe bekommen, 15 Jahre Festungshaft. Und in dieser Festungshaft schreibt er unglaublich berührende Gedichte vor allem, aber auch lange Essays, in denen er schon versucht, sozusagen diese Zeit der Räterepublik historisch und ideengeschichtlich einzuordnen. Das wird er dann den Rest seines Lebens tun. Er ist dann 1924 aus der Haft entlassen worden, auf eine Weise, die ihm überhaupt nicht geschmeckt hat, obwohl er natürlich in Freiheit sein wollte, nämlich mit Hilfe einer Amnestie, die eigentlich eingerichtet wurde, um Adolf Hitler aus dem Knast freizubekommen. Und davon profitierte dann auch Mühsam, was allerdings im Endeffekt dazu führte, dass er auf den schwarzen Listen der Nazis ganz oben stand und deswegen ja auch als eines der prominenten, der ersten prominenten Opfer dann zu Tode kam im KZ Oranienburg. Aber lohnt sich auf jeden Fall, heute nochmal in seine Schriften reinzuschauen und sich zu vergegenwärtigen, was gesellschaftlich eigentlich möglich wäre. Markus Liske, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch 6 Tage im April, Erich Mühsams Räterepublik, ist im Verbrecherverlag erschienen. Es hat 288 Seiten und kostet 19 €.